dass du weißt, ich sie weiß. Wallah, es tut mir so leid. Ich hab so viele Fehler. Bin auf Alkohol und Bädern. Und du weißt, dass ich weiß, dass du weinst. Hast Geheimnisse, schreibst mit meinem Feind. Baby, bitte geh mal. Denk nicht, du bist Catalea. Shem, Shem und Champagne. Wenn es sein muss, verbrenn ich mein Bentley. Sind wir ehrlich, du hast gut gespielt. Doch jetzt sind wir fertig und du verlierst. Marlboro Rot, hier liegt die Tramadol. Heute kommt der Teufel mich holen. Tick, tick, die Patek, Neuner und am Atlet. Wen kann ich vertrauen, sag, musst du das Amen. Trage Prada, steh vor Dauer. Voll verkatert, Darbisch Tata. Tausende Probleme und du fragst, wie's mir geht. Doch du weißt ganz genau, dass deine Mom auf mich steht. Geh, check, mein Cholesterin. Samra James Dean mit Models am Ziehen. Hey Baby, ich weiß, dass du weißt, ich sie weiß. Wallah, es tut mir so leid. Ich hab so viele Fehler. Bin auf Alkohol und Bädern. Und du weißt, dass ich weiß, dass du weinst. Hast Geheimnisse, schreibst mit meinem Feind. Baby, bitte geh mal. Denk nicht, du bist Catalea. Ich fäng schon wieder an, zweite Kippe in der Hand. Ruf den Dealer nochmal an und er liefert ein paar Gramm. Ich weiß, was ich kann, lass keiner mich ran. Regel Nummer 1, vertrau niemandem was an. Hab gedacht, es wär mein Ende, was ein Gefühl. Das Blatt hat sich gewendet, Freunde werden Feinde. Wer sind meine Brüder? Nur ein paar noch von früher. Hör auf zu ballern, George Wasu, Najwa Karan. Anna Harami, sie ist meine Barbie. Playmate wie Kali. Komm, wir ficken auf mal höher. Denk nicht, du bist Catalea. Ich verfluche dich, weil du eine Hure bist. Baby, ich weiß, dass du weißt, ich sie weiß. Wallah, es tut mir so leid. Ich hab so viele Fehler. Bin auf Alkohol und Bädern. Und du weißt, dass ich weiß, dass du weinst. Hast geheim.